Ja, schönen guten Morgen. Also ich wünsche erstmal ein frohes neues Jahr. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Genau, ich war nicht da. Claudius sagte neulich zu mir, und das hatte ich irgendwie völlig vergessen und Schande über mein Haupt. Er sagte Montagabend beim Chorüben zu mir, was machst du Sonntag? Und ich sage, ja, du, ich werde erstmal frühstücken, glaube ich, ne? Und dann gehe ich irgendwie vielleicht nochmal durch die Heide spazieren oder so. Nee, sagt er, was machst du Sonntagmorgen in Schneverdingen und mit Predigt? Das war mir irgendwie entfallen. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass Thomas und ich die Termine gemacht haben, als Janni im Krankenhaus lag und ich auf der Rückfahrt noch im alten Jahr zwischen Buchholz und JWD war und das irgendwie so auf in mein Handy eingetippt habe und irgendwie habe ich das wohl falsch gemacht. Ich bin auch technisch völlig daneben, aber jedenfalls habe ich das völlig verdaddelt gehabt. So, da sagt Claudius zu mir, was machst du denn? Und mir fällt das in der letzten Zeit, also ich predige ja nicht mehr so oft, aber mir fällt das in der letzten Zeit ziemlich schwer, nicht über Gott und dankbar zu sein um mein Leben und so, aber mir fällt das schwer, irgendwas in Worte zu fassen. Also ich kann labern, kann ich, aber eine Predigt muss ja keine Laberei sein, soll es ja auch nicht. Ich lese dann auch manchmal schon mal, was ich so auch schon mal mal gepredigt habe und ich denke, nee, das kann's irgendwie alles nicht machen. Dann habe ich mir mal so eine Predigt auf YouTube da von irgendeinem Typen angehört, da habe ich gedacht, nee, mir fällt nichts ein. Da kam mir dieses Bild so vor meinen Augen wie so ein Schriftsteller, der ein Buch schreiben will, der Kohle damit verdient und der sitzt und sitzt und dem fällt nichts ein. So ging mir das auch. Am Dienstag, das war Montagabend oder Dienstagabend, am Mittwoch muss ich zur Arbeit und ich bin in der Küche und flöte und pfeife, das mache ich eigentlich, Musik begleitet mich den ganzen Tag. Und dann kommt dieses Lied, Keiner ist wie du. Und das habe ich einfach so vor mir hingesungen, also den Vers, oder kannte ich nicht mehr, aber der Refrain ging so in mein Herz rein. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, o Herr, keiner ist wie du. Das habe ich gesungen. Das habe ich dann den Tag. Dankeschön, Dieter, du bist also fantastisch da hinten. Die Technik läuft super. Das hat mich begleitet. Ich bin ja nur einer, der eben auch viel mit der Motorsäge umher ist und ich kann das eben singen, ne? Und das hat mich einfach den ganzen Tag begleitet. So, dann sitze ich abends da und denke, wie kannst du das, du kannst ja nicht nur 10-mal das Lied wiederholen, dass das ist, was dein Leben ausfüllt. Das ist es. Aber wie kannst du das als Predigt für die Gemeinde in Schneverdingen verpacken? So, die Antwort war das, was Claudius vorgelesen hat. Es geht mir nicht um die Geschichte mit der Frau, 5 Männer, irgendwie so, wo wir alle vielleicht auch noch sagen, guck mal, so ein Sünder sind wir ja zum Glück nicht. Mir ging das, dieses Bild vor Augen. Jesus redet mit dieser Frau und wie sie in die Stadt läuft nachher. Was wird sie da wohl gesungen haben? Und da ging mir das so ein, wahrscheinlich hat sie gesungen, wie sie über die Felder lief, hin zu ihrem Heimatort, keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Sie hatte Jesus gerade vielleicht eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie lange das Gespräch gedauert hat, 3/4 Stunde kennengelernt. Wo auch immer ich noch suchte, und sie war auf der Suche, so wie wir alle auf der Suche sind, es bleibt, also es ist unumstößlich, keiner ist wie du. Dieses Bild hat mich beschäftigt. Dieses Bild war für mich ja das, was es eigentlich ausmacht. Wenn man diese Frau, man kann jeder, kannst du auch noch mal den Vers einballern da in deinen Fernsehkasten da, passte ja auch zu allem. Erbarmen fließt wie ein weiter Strom. Und Heilung strömt aus deiner Hand. Also das sind ja Bilder, die diese Frau live erlebt hat. Kinder mit Wunden, kann man Kinder mit Wunden, aber Erwachsene, wir Erwachsene mit Wunden, und wir haben alle welche, sind sicher bei dir. Ist dieses Bild da? Ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich vom Fußball kam oder überhaupt, früher gab es ja diese Schlachhosen und ich Fahrradschutz ohne, also Kettenschutz, kein Kettenschutz, sondern immer wieder die Jeans in die Kette gekriegt und Kopf übergeflogen und immer lag ich mit irgendwas, hatte ich immer. Ich mit Wunden sind sicher bei dir. Wenn ich meine Mama mich wieder fliegen musste und wieder aufpäppeln musste, keiner ist wie du. Und dann heute Morgen, auch mit Stefan habe ich neulich schon mal, Stefan ist auch so einer, Stefan ist mir ein ganz lieber Bruder, aber er sagt, so wie Claudius auch, wir beten zu wenig. In Deutschland wird zu wenig gebetet oder überhaupt in der Welt. In der Welt nicht, woanders wird wahrscheinlich mehr gebetet. Aber ich habe immer, also das kam mir so vor, wenn man sagt, wir beten zu wenig, dann frage ich mich immer, ich möchte mich nicht unter Druck setzen. Ich habe hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen, wie ich bete, weil ich kriege das nicht so hin wie die anderen. Sondern irgendwie ist mein ganzes Leben immer Quatschen mit Gott. Immer, aber nicht nur Quatschen, sondern versteht ihr, wie ich das meine? Ich möchte, mein ganzes Leben ist einfach darauf ausgebaut. Mit Jesus zu reden, die Situationen durchzugehen, die mich beschäftigen. Und vor allen Dingen die Freude, die ich haben darf. Ich habe gesagt, als erstes, ich habe krumme Füße. Wenn ihr die sehen würdet, Zehen krumm und so. Aber ich habe einen Tag meine Füße gefeiert. Weil ich so dankbar bin, dass meine Füße mich schon 58 Jahre oder knapp 58 Jahre durch die Gegend tragen. Dieses auch, diese Dankbarkeit und dann zu sagen, Gott, keiner ist wie du. Du hast mich geschaffen. Als nächstes waren meine Beine dran. Und so bin ich meinen Körper durchgegangen. Ich bin etwas zu dick, habe keinen Po mehr, ist egal, ist so typisch männlich wahrscheinlich. Aber was für ein, ich darf 58 Jahre mit diesem Körper umherlaufen. Für mich ist das das Größte. Ich habe Ohren, ich kann hören. Ich kann immer noch trotz Maschinen arbeiten und so mein ganzes Leben lang. Ich kann immer noch hören. Super gut, sagt sie. Kicken ist so ein bisschen, also kicken kann ich alles sonst, bloß lesen ohne Brille geht nicht. Und Motorsäge feilen ohne Säge oder kleine Sachen, Gurken schälen, Wurzeln schälen, kann ich auch nicht mehr ohne Lesebrille. Aber mein Körper, ich darf das so annehmen. Und das ist das, was mein Gebet ist. So habe ich oftmals Angst, dass die Leute sagen, oh, ich habe wieder nicht genug gebetet. Oder ich habe es vergessen. Vielleicht brauchen Leute das, ich nicht. Ich möchte Gott jeden Tag danken dafür, dass er mich geschaffen hat. Dass er mich in diese Welt gesetzt hat und dass er einfach sagt, ich liebe dich über alles, Krischi Meier. Ich liebe dich über alles. Und meine Reaktion ist dann wieder der Refrain, der da jetzt natürlich wieder von der Technik eingesteuert wird. Natürlich von der Technik, ja. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Wenn wir das in unser Herz aufnehmen, wenn wir das glauben können, dürfen, mehr braucht man gar nicht sagen. Du kannst die ganze Bibel durchgehen. Ein David, wie der mit seiner Laute seine Schafe gehütet hat und Dinge erlebt hat. Was hat er gesungen? Vielleicht auch auf Hebräisch oder Aramäisch oder was die früher gesprochen haben. Keiner ist wie du. Jesus sagt selber, mein Vater, keiner ist wie du. Diesen Gedanken möchte ich einfach für mich ganz persönlich, ob ihr das so annehmt, weiß ich nicht, aber für mich ganz persönlich möchte ich das mitnehmen in dieses neue Jahr. Da ist ja auch diese Jahreslosung, Du bist ein Gott, der mich sieht. Weil keiner ist wie du. Also das ist jetzt meine Jahreslosung. Beides zusammen. Keiner ist wie du. Die Größe Gottes und die Größe Jesu Christi. Und dann sehe ich uns als Gemeinden, dann sehe ich uns als Menschen und wir Christen haben Angst. Ich komme immer zu dicht an mein Mikro, die da irgendwie falsch verkabelt hier war. Oder ich zu dicht rangehauen oder ich bin einfach zu beweglich. Dass wir Angst haben, dass Gottes Wort versackt in unserem Land. Dass das Wort Gottes nicht mehr durch die Lande zieht. Wir haben Angst. Was müssen wir tun? Ja, beten können wir. Dürfen wir. Wir dürfen mit Gott drüber reden. Aber, und das habe ich mir im Ende des Jahres 2022 ist mir das so groß aufgegangen. Jesus hat gesagt, er will die Welt erretten, nicht ich. Das ist nicht mein Ziel in dieser Welt. Das ist Gottes Ziel oder Jesus Ziel. Er will die Welt erretten, nicht ich. Ich darf meinen Teil dazu beitragen. Und wenn ich im Alltag das wirklich lebe, keiner ist wie du, dann kriegen, ob du das willst oder nicht, die anderen das mit. Denn wenn keiner so ist wie du, bist du von Herzen dankbar. Auch wenn du vielleicht körperliche Leiden hast. Denn keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Es ist eine Herzensangelegenheit zwischen Gott und mir. Es ist kein stumpfer Glaube, keine stumpfe Religion. Es ist einfach der Glaube an Jesus Christus, der da für mich gehangen hat. Das ist immer wieder das größte, das ist das einzige Zeichen. Jesus breitet die Hände aus und sagt, es ist keiner so wie ich. Komm her zu mir. Ich liebe dich über alles, egal was vorher war, was kommt. Und das ist für mich auch so, deshalb ist mir diese Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen so groß aufgegangen. Diese Frau hatte einfach auch Angst, unter die Leute zu gehen, weil die Leute sich das Maul über sie zerrissen haben. Und vielleicht ist das auch unter uns Menschen so, dass wir, Hauptsache da macht einer Blödsinn, dann kann ich das von mir wegschieben und sagen, guck mal, der ist so. Aber diese Frau hatte Angst, die anderen zu treffen, deshalb ging sie dann, als keiner da war, und dann sieht sie Jesus da sitzen. Und ich finde das so, das sind Jesu Wege, der setzt sich einfach an diesen Brunnen zu einer unmöglichen Tageszeit und geht dieser Frau hinterher und spricht mit der Frau, mit der Person, weil er weiß, die braucht Hilfe. Und das sind so ganz andere Wege, die wir gehen. Wir würden gerne viel mehr erreichen, wir würden gerne. Nee, Jesus sieht den Einzelnen und das ist einfach das, was wir vielleicht als Menschen nicht kapieren, weil wir immer irgendwie was produzieren, Masse. Wir brauchen Masse. Jesus braucht den Einzelnen und sucht den Einzelnen. Und dann redet er mit ihr, dass sie merkt, er spricht mich an. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Und so können wir in der Bibel das auch nachlesen, die 12 Jünger, die berufen wurden. Keiner hat sie so berührt wie Jesus. Und sie durften 3 Jahre mit ihm durch die Lande ziehen. Und sie haben dann die Botschaft weitergegeben. Keiner hat sie so berührt. Keiner hat sie so ernst genommen, wie Jesus das tut und getan hat. Und bei uns tut. Und wo immer wir sonst suchen, in allen möglichen Dingen, es bleibt. Und das ist, keiner ist wie du. Das ist heute ein kurzer Gottesdienst, weil dem Schriftsteller fiel nicht viel mehr ein. Aber ich denke einfach, man muss das ja auch nicht unbedingt in die Länge ziehen. Für mich ist das wirklich das, was mich beschäftigt. Nochmal die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht, weil keiner ist wie du. Das möchte ich einfach euch mitgeben. In dieses Jahr rausschicken, auch euch beiden, die ihr jetzt ins Siegerland zieht. Wieso zieht man ins Siegerland? Weil sie daherkommen, ne? Oder er kommt. Sieger? Ja, nein, ich weiß, aus Hützel damals. Das ist aber nicht Platz für alle, deswegen. Aber es sind ganz viele bei uns aus Hützel, das war damals ein großer IC-Jugendkreis. Und da sind ganz viele, weil da Arbeit war, ins Siegerland gezogen. Ich weiß ja, ich bin da auch mal gewesen und habe da mal Freunde besucht oder von meinen Eltern Freunde und da die Kinder von. Deshalb weiß ich ungefähr, wo das ist. Aber ich habe so gedacht, wieso zieht man aus dem Norden ins Siegerland? Aber es ziehen Leute ins Siegerland, die da eben auch geboren sind. Genau. Nehmt das so mit. Keiner ist wie du. Auch du für deine Arbeit in Afrika da, dass du das auch weißt. Genau. Jetzt kommt Claudius. Ich sage Amen und